Als ich klingelte, öffnete sich die Tür einen Spalt, und eine fremde Frau musterte mich misstrauisch. »Verzeihung«, sagte ich, »wohnt hier nicht Mrs. Mandela?« »Oh, Sie müssen William sein.« Sie schloss die Tür, löste die Sperrketten und Riegel und ließ mich ein. »Bess, nun sieh mal, wer da kommt.« Meine Mutter kam von der Küche ins Wohnzimmer und trocknete sich unterwegs die Hände ab. »Willy, ich dachte, du wolltest viel länger verreisen.« »Also, das ist eine längere Geschichte.« »Setzen Sie sich doch«, forderte mich die andere Frau auf. »Ich hole Ihnen rasch etwas zu trinken.« »Einen Augenblick«, unterbrach meine Mutter. »Ihr beide kennt euch noch gar nicht. William, das hier ist Rhonda Wilder. Rhonda, mein William.« »Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen«, sagte sie. »Beth hat mir alles über Sie erzählt. Ein kaltes Bier?« »Wunderbar.« Sie war eine angenehme, gepflegte Dame mittleren Alters, vermutlich eine Nachbarin. Aber ich wunderte mich ein wenig, weshalb ich sie beim letzten Mal nicht gesehen hatte. »Sie ist mehr als eine Nachbarin, William«, erklärte meine Mutter. »Wir teilen uns seit 2 Jahren die Wohnung. Deshalb hatte ich genug Platz, als du zu Besuch kamst. Normalerweise haben Einzelpersonen keinen Anspruch auf 2 Schlafzimmer.« »Ja, aber warum?« »Ich wollte dir nicht das Gefühl geben, dass du Rhonda aus der Wohnung verdrängst. Und das war auch nicht der Fall. Sie hat...« »Ganz recht.« Rhonda kam mit dem Bier herein. »Ich habe Verwandte in Pennsylvania, draußen auf dem Land. Bei ihnen kann ich jederzeit unterkommen.« »Danke.« Ich nahm das Bier. »Aber ich wollte ohnehin nicht lange bleiben. Ich bin mehr oder weniger auf der Durchreise nach South Dakota. Notfalls kann ich auch im Hotel übernachten.« »Kommt nicht in Frage«, widersprach Rhonda. »Ich schlafe auf der Couch.« Ich war zu altmodisch männlich erzogen, um das zu akzeptieren. Nach einigem Hin und Her überließen sie mir die Couch. Ich füllte Rhondas Wissenslücken hinsichtlich Mary Gay und erzählte den beiden von unserem schlimmen Erlebnis in England, das uns bewogen hatte, die Reise abzubrechen. Ich hatte erwartet, dass meine Mutter mit Entsetzen darauf reagieren würde, dass ich einen Menschen getötet hatte, aber sie nahm die Sache kommentarlos hin. Und Rhonda zeigte sich lediglich entsetzt, dass wir es gewagt hatten, ohne Bodyguard durch eine Großstadt zu fahren, und das nach Mitternacht. Es wurde spät, während wir über dieses und andere Themen plauderten, und schließlich bestellte Mutter ihren Bodyguard und ließ sich von ihm zur Arbeit bringen. Manches am Verhalten der beiden Frauen hatte im Lauf des Abends einen unbestimmten Verdacht in mir geweckt, und nachdem Mutter gegangen war, beschloss ich, mir Gewissheit zu verschaffen. Rhonda, ich nahm in dem Sessel ihr gegenüber Platz. Es fiel mir schwer, meine Frage in Worte zu fassen. Welche Beziehung haben Sie eigentlich zu meiner Mutter?« Sie nahm einen langen Zug aus ihrem Glas. »Wir sind gute Freundinnen.« Dann sah sie mich mit einer Mischung aus Trotz und Herausforderung an. »Sehr gute Freundinnen. Manchmal auch mehr.« Eine Welt brach in mir zusammen. »Meine Mutter?« »Hören Sie«, fuhr sie fort, »es wird Zeit, dass Sie aufhören, im vergangenen Jahrhundert zu leben. Sicher, die Welt ist inzwischen nicht schöner geworden, aber damit müssen Sie sich abfinden.« Sie stand auf, kam zu mir herüber und nahm meine Hand in ihre. Ihre Stimme klang jetzt sanfter. »Sehen Sie, William, ich bin nur 2 Jahre älter als Sie. Ich meine, ich wurde 2 Jahre vor Ihnen geboren und kann deshalb sehr gut verstehen, was Sie jetzt empfinden. Beth, Ihre Mutter, versteht es auch. Sonst hätte sie unsere Beziehung nicht vor Ihnen verheimlicht. Heutzutage ist so etwas völlig normal. In den letzten 20 Jahren hat sich eine Menge verändert. Sie müssen sich darauf einstellen.« Ich sagte immer noch nichts. Sie holte tief Luft und fuhr energisch fort. »Sie denken, weil Ihre Mutter 60 ist, braucht sie keine Liebe mehr? Vergessen Sie das! Gerade jetzt hat sie Liebe und Verständnis nötiger als je zuvor.« Der Blick, mit dem sie mich ansah, enthielt eine Anklage. »Gerade jetzt, da Sie aus einer längst toten Vergangenheit auftauchen und Sie daran erinnern, wie alt sie ist, wie alt ich bin, 20 Jahre jünger als Sie.« Ihre Stimme begann zu schwanken. Sie drehte sich abrupt um und lief in ihr Zimmer. Ich schrieb Mutter einen Zettel, dass Mary Gay angerufen und mich gebeten habe, sofort nach South Dakota zu kommen. Dann bestellte ich einen Bodyguard und verließ die Wohnung. Ein Winseln danach Ozonstinkender verbeulter alter Bus setzte mich an der Stelle ab, wo sich eine schlechte und eine miserable Straße kreuzten. Ich hatte eine Stunde für die 2000 Kilometer nach Sioux Falls gebraucht, 2 Stunden, um per Hubschrauber ins 150 Kilometer entfernte Geddes zu gelangen und 3 Stunden inklusive Wartezeit für die letzten 12 Kilometer mit dem klapprigen Bus nach Freehold, einem Zusammenschluss von Kommunen, zu denen auch das Ackerland der Potters gehörte. Wenn das Gesetz der Progression weiterhin Gültigkeit besaß, muss ich nun 4 Stunden über die staubige Landstraße marschieren, um die Farm zu erreichen. Es dauerte eine halbe Stunde, ehe ich das erste Anwesen zu Gesicht bekam. Meine Reisetasche war unerträglich schwer, und die sperrige Pistole rieb mir die Hüfte wund. Ein Schotterweg führte zum Eingang einer schlichten Plastikkuppel. Als ich an der Klingelschnur zog, ertönte drinnen ein dumpfes Scheppern. Hinter dem Spion bewegte sich ein Schatten. »Wer ist da?« fragte eine von dicken Holzbohlen gedämpfte Stimme. »Ein Fremder, der nach dem Weg fragt.« »Fragen Sie.« Ich konnte nicht erkennen, ob ich es mit einer Frau oder einem Kind zu tun hatte. »Ich suche die Farm der Potters.« »Einen Augenblick.« Schritte entfernten sich und kamen wieder. »Immer die Straße entlang, 1,9 Kilometer, bis Sie die Kartoffel- und Bohnenfelder zu Ihrer Rechten sehen. Ab da folgen Sie dem Hühnergestank.« »Danke.« »Wenn Sie einen Schluck trinken wollen, im Hof steht eine Pumpe. Mein Mann ist leider nicht daheim, deshalb kann ich ihn nicht aufmachen.« »Ja, das verstehe ich. Vielen Dank.« Das Wasser schmeckte nach Metall, war aber herrlich kühl. Ich könnte eine Kartoffelpflanze selbst dann nicht von einer Bohnenstaude unterscheiden, wenn sie mich anspringen und ins Bein beißen würde. Aber ich hatte gelernt, Entfernungen mit Schritten abzumessen. Jeder Schritt 1/2 Meter. Also beschloss ich, bis 3800 zu zählen und dann tief einzuatmen. Ich traute mir zu, den Unterschied zwischen Hühnerscheiße und reiner Landluft zu erkennen. Bei 3650 kam ich an einen Karrenweg, der zu einem Komplex von Plastikkuppeln und rechteckigen, allem Anschein nach mit Grassoden verkleideten Hütten führte. Ich erspähte einen offenen Stall mit einer kleinen Bevölkerungsexplosion von Hühnern. Der Geruch war erträglich. Als ich die Hälfte des Weges zurückgelegt hatte, flog eine Tür auf und Mary Gay kam auf mich zugerannt, nur mit einem spärlichen Fummel bekleidet. Nach einer feuchten, aber angenehmen Begrüßung fragte sie, weshalb ich früher als vereinbart gekommen sei. »Ach, meine Mutter hatte Bekannte zu Besuch. Ich wollte ihr keine Umstände bereiten. Wäre wohl besser gewesen, wenn ich vorher angerufen hätte.« »Allerdings. Du hättest dir einen langen, staubigen Fußmarsch erspart. Aber keine Sorge, bei uns ist Platz genug.« Sie führte mich ins Haus und stellte mich ihren Eltern vor, die mich herzlich begrüßten und mir das deutliche Gefühl gaben, dass ich zu viel anhatte. Ihre Gesichtszüge wirkten gereift, aber ihre Körper waren noch bewundernswert straff und glatt. Da das Abendessen etwas Besonderes sein sollte, ließen sie die Hühner am Leben und öffneten stattdessen eine Dose Rindfleisch, die sie zusammen mit Kohl und Kartoffeln erhitzten. Für meinen schlichten Geschmack konnte sich die Kost durchaus neben den Gourmetgerichten behaupten, die man uns auf dem Zeppelin und in London vorgesetzt hatte. Bei Kaffee und Ziegenkäse, sie entschuldigten sich, dass sie mir keinen Wein anbieten konnten, weil der neue Jahrgang der Kommune noch ein paar Wochen lagern musste, erkundigte ich mich, welche Art von Arbeit ich hier übernehmen könnte. »Will«, entgegnete Mr. Potter, »ich gestehe offen, dass Ihre Ankunft für uns ein Geschenk des Himmels ist. Uns liegen da draußen 5 Morgen Land brach, weil wir nicht genügend Leute haben, um sie zu bebauen. Sie könnten gleich morgen anfangen und einen Morgen nach dem anderen pflügen.« »Schon wieder Kartoffeln, Daddy?« fragte Mary Gay. »Nein, nein, heuer nicht. Sojabohnen bringen bares Geld und sind gut für den Boden. Und noch etwas, Will. Nachts halten wir abwechselnd Wache auf den Feldern. Wenn wir zu viert wären, bekämen wir etwas mehr Schlaf als bisher.« Er schlürfte nachdenklich seinen Kaffee. »Tja, was könnten Sie noch?« »Richard«, unterbrach ihn seine Frau, »denk an das Treibhaus.« »Ja, genau, das Treibhaus. Die Kommune hat ein 2 Morgen großes Treibhaus errichtet, etwa 1 Kilometer von hier entfernt, gleich neben dem Freizeitzentrum, vor allem Trauben und Tomaten. Jeder von uns arbeitet 1/2 Tag pro Woche dort.« »Warum seht ihr euch dort nicht ein wenig um, Kinder? Du kannst Will das aufregende Nachtleben von Freehold zeigen, Mary Gay. Wenn ihr Glück habt, erwischt ihr ein spannendes Damespiel. Hör auf, Daddy, ganz so schlimm ist es auch wieder nicht. Nein, da hast du recht. Es gibt eine ordentliche Bücherei und ein Münzterminal zur Kongressbibliothek. Mary Gay hat mir erzählt, dass sie gern lesen. Das ist gut. Klingt verlockend. Das war ehrlich gemeint. Aber was ist mit der Nachtwache? Kein Problem. Meine Frau April und ich übernehmen die ersten 4 Stunden. Er stand auf. Aber zuerst muss ich Ihnen den Turm zeigen. Der Turm erwies sich als eine Art Jägerstand, eine mit Sandsäcken geschützte Hütte auf Stelzen mit einem Loch im Boden. Wir kletterten an einer Strickleiter hoch. »Etwas eng hier für 2 Leute«, meinte Richard. »Setzen Sie sich.« Er deutete auf einen alten Pianohocker neben dem Loch im Boden, und ich nahm Platz. »Es ist praktisch, wenn man das ganze Feld überblicken kann, ohne sich den Hals zu verrenken. Sie müssen nur darauf achten, dass Sie die Sitzfläche nicht immer in der gleichen Richtung drehen.« Er öffnete eine Holzkiste und holte ein schlankes, in Öllappen gewickeltes Gewehr heraus. »Kommt Ihnen das bekannt vor?« »Klar. Ich hatte während der Grundausbildung neben einem solchen Ding geschlafen. T-16, Standardausrüstung der Armee, Halbautomatik, Kaliber 12, mit 3 stabilisierten Geschossen. Wie sind Sie an dieses Teil rangekommen?« »Die Kommune beteiligte sich an einer Regierungsauktion, auf der ausgemusterte Waffen versteigert wurden. Das gute Stück ist heute eine Antiquität.« Er reichte mir das Gewehr. Ich kippte den Lauf und schaute durch. Sauber. Zu sauber. »Haben Sie es je benutzt?« »Seit dem letzten Jahr kaum. Die Munition ist zu teuer für Zielübungen. Aber geben Sie ruhig ein paar Schüsse ab, damit Sie sehen, dass alles richtig funktioniert.« Ich stellte die Reichweite ein und bekam nichts außer einem verwaschenen Hellgrün vor das Auge. Auf Nachtsicht eingestellt. Also ging ich auf 0 herunter, drehte die Vergrößerung auf 10 und ließ den Lauf wieder einschnappen. Mary Gay weigerte sich, es auszuprobieren, sagte, sie hätte die Nase voll von dem Zeug. Ich wollte sie nicht drängen, aber ich finde, man muss mit dem Gerät vertraut sein, ehe man es benutzt. Ich entsicherte die Waffe und zielte auf einen Erdklumpen, der nach der Anzeige des Entfernungsmessers eine Distanz zwischen 100 und 120 Metern hatte. Ich wählte 110, stützte den Lauf auf die Sandsäcke, nahm den Klumpen ins Fadenkreuz und drückte ab. Die Salve zischte los, etwa 5 Zentimeter vor dem Ziel spritzte die Erde auf. Sehr gut. Ich stellte die Waffe wieder auf Nachtsicht ein, sicherte sie und gab sie ihm zurück. Und was geschah vor einem Jahr? Er wickelte sie umständlich ein, wobei er genau darauf achtete, dass die Öllappen das Okular nicht berührten. Da trieben sich ein paar Jumper in der Gegend rum, musste ein paar Runden abschießen, um sie zu vertreiben. Jumper. Naja, Diebe eben. Er drehte sich eine Zigarette und reichte mir die Tabaksdose. Manchmal auch Mörder. Sie wissen, dass die Kommunemitglieder eher wohlhabend sind. Wenn man nicht nur zum Eigenbedarf anbaut, sondern einen Teil der Ernte verkauft, kann man die Hälfte des Erlöses behalten. Außerdem waren die wenigsten Leute mittellos, als sie hierher kamen. Die Jumper machen sich also zunutze, dass wir hier sehr abgelegen hausen. Sie kommen aus der Stadt, steigen heimlich in eines der Anwesen ein und verschwinden wie der Blitz mit ihrer Beute. Meist dringen sie nicht bis hierher vor, aber die farmen näher an der Straße. Wir hören alle paar Wochen Gewehrfeuer. In der Regel schießen sie in die Luft, um ein paar Halbwüchsige zu verscheuchen. Aber wenn der Lärm anhält, heult eine Sirene los und die Kommune bereitet sich auf einen Überfall vor. Klingt so, als hätten die Leute, die an der Straße leben, ein paar gehörige Nachteile. Ach, das gleicht sich aus. Sie müssen dafür nur halb so viele Feldfrüchte abliefern wie wir. Und sie erhalten die besseren Waffen. Mary Gay und ich fuhren mit den beiden Familienrädern zum Freizeitzentrum. Ich stürzte trotz der holprigen Straße und der Dunkelheit nur 2-mal. Der Ort war nicht ganz so tot, wie ihn Richard geschildert hatte. Vorne in der großen Kuppel tanzte ein junges Mädchen nackt zu den sinnlichen Klängen einiger handgearbeiteter Trommeln. Wie sich herausstellte, ging sie noch zur Schule, und das Ganze war ein Projekt ihres Kulturrelativitätskurses. Tatsächlich waren die meisten Besucher hier ziemlich jung und deshalb noch in der Schule, auch wenn sie den Unterricht mehr oder weniger als Witz betrachteten. Nachdem sie lesen und schreiben gelernt und durch einen einfachen Test beweisen konnten, dass sie keine Analphabeten waren, mussten sie nur noch einen Kurs pro Jahr belegen und manche davon bestand man schon dadurch, dass man sich einschrieb. So viel zu den 18 Jahren Pflichtunterricht, mit dem sie uns auf Sterntor geschockt hatten. Andere Leute vergnügten sich mit Brettspielen, wenn sie nicht gerade lasen, dem Mädchen bei ihrem Tanz zusahen oder sich unterhielten. Es gab eine Theke, an der Soja, Kaffee oder selbstgebrautes Dünnbier ausgeschenkt wurde. Nirgends waren Rationenhefte zu sehen. Alles, was in der Kommune hergestellt oder nach draußen verkauft wurde, bekam man auf Berechtigungsschein. Wir gerieten in eine Diskussion über den Krieg, weil ein paar der Anwesenden mitgekriegt hatten, dass Mary Gay und ich Veteranen waren. Ihre Einstellung lässt sich nur schwer beschreiben, weil sie irgendwie unlogisch war. Es störte sie, dass der Krieg so viele Steuergelder verschlang, denn sie waren überzeugt davon, dass die Taurier die Erde niemals gefährden konnten. Zugleich aber wussten sie, dass fast die Hälfte aller Jobs auf der Welt irgendwie mit diesem Krieg verknüpft waren und dass er nicht beendet werden durfte, weil sonst alles zusammenbrechen würde. Ich fand zwar, dass bereits jetzt alles in Trümmern lag, aber ich war auch nicht in dieser Welt aufgewachsen. Und sie hatten niemals die Friedenszeit miterlebt. Wir fuhren gegen Mitternacht heim, und Mary Gay und ich hielten je 2 Stunden Wache. Am nächsten Vormittag bereute ich, dass ich nicht früher ins Bett gefunden hatte. Der Pflug bestand aus einer großen Schar auf Rädern, 2 Handgriffen zum Steuern und einem schwachen Atomantrieb. Die Energie reichte gerade, um ihn langsam zu bewegen, wenn die Schar in weiches Erdreich schnitt. Unnötig zu sagen, dass es auf 5 Morgen Brachland wenig weiches Erdreich gab. Der Pflug kroch ein paar Zentimeter vorwärts, verhakte sich, bis ich mehr Druck ausübte, und ruckte ein paar Zentimeter weiter. Ich schaffte am ersten Tag das 1/10 eines Morgens und steigerte mich danach auf 1/5. Es war eine schwere, aber angenehme Arbeit. Ich trug ein Ohrstöpsel, hörte alte Kassetten aus Richards Sammlung, und die Sonne bräunte mich rundum. Ich dachte schon, so könnte es ewig weitergehen. Da war es plötzlich vorbei. Mary Gay und ich saßen eines Abends im Freizeitzentrum, um ein wenig zu schmökern, als wir von der Straße her schwaches Gewehrfeuer hörten. Wir kamen zu dem Schluss, dass wir vielleicht im Haus gebraucht wurden, und machten uns auf den Heimweg. Noch bevor wir die Hälfte der Strecke zurückgelegt hatten, peitschten links von uns Schüsse auf einer breiten Linie, die sich von der Straße bis weit hinter das Freizeitzentrum zu erstrecken schien. Das war keine Einzelaktion, sondern ein koordinierter Angriff. Wir mussten die Räder im Stich lassen und auf Händen und Knien in den Entwässerungsgraben neben der Straße kriechen, während Kugeln über unsere Köpfe hinwegzischten. Aus einem schweren Lastwagen, der vorbeidröhnte, wurden nach links und rechts ganze Salven abgegeben. Es dauerte gut 20 Minuten, bis wir uns in die Nähe des Hauses gerobbt hatten. Wir passierten 2 lichterloh brennende Farmen, und ich dankte dem Schicksal, dass unser Anwesen nicht aus Holz gebaut war. Mir fiel auf, dass vom Turm kein Gegenfeuer kam, aber ich sagte nichts. Vor dem Haus lagen 2 unbekannte Tote. Wir stürmten ins Innere. April lebte noch, blutete aber aus 100 kleiner Wunden. Das Wohnzimmer war in Chaos. Offenbar hatte jemand eine Splitterbombe durch die Tür oder ein Fenster geworfen. Ich ließ Mary Gay bei ihrer Mutter zurück und rannte zum Turm hinüber. Die Leiter war hochgezogen. Mir blieb nichts anderes übrig, als an einer Stelze nach oben zu klettern. Richard war über dem Gewehr zusammengesackt. Im fahlgrünen Licht des Nachtsichtgeräts sah ich das kleine runde Loch über seinem linken Auge. Eine dünne, bereits angetrocknete Blutspur lief den Nasenrücken entlang. Ich legte den Leichnam flach auf den Boden und bedeckte sein Gesicht mit meinem Hemd. Dann stopfte ich mir die Taschen mit Munition voll, nahm das Gewehr und kehrte ins Haus zurück. Mary Gay hatte inzwischen versucht, ihrer Mutter ein bequemes Lager zu bereiten. Sie unterhielten sich im Flüsterton. Sie hielt meinen schweren Revolver umklammert und hatte eine 2. Pistole neben sich liegen. Als ich hereinkam, schaute sie auf und nickte ruhig. April wisperte etwas, und Mary Gay sagte, »Mutter will wissen, ob Daddy ein schweres Ende hatte. Sie weiß, dass er tot ist.« »Nein, ich bin sicher, dass er nichts spürte.« »Das ist gut.« »Es ist zumindest etwas.« Ich wusste nicht, was ich redete. »Ja, es ist gut.« Ich wanderte umher und suchte nach dem günstigsten Platz für die Verteidigung des Hauses. Es gab nicht eine Stelle mit vernünftiger Rückendeckung. »Ich gehe nach draußen und steige aufs Dach.« Zum Turm wollte ich nicht zurück. »Schieß nur, wenn jemand ins Haus selbst einzudringen versucht. Vielleicht denken sie, es sei verlassen.« Bis ich das Sodendach endlich erklommen hatte, hatte der schwere Lastwagen gewendet und fuhr die Straße in der Gegenrichtung ab. Durch das Zielfernrohr konnte ich erkennen, dass er mit 5 Leuten besetzt war. 4 drängten sich in der Kabine, während der 5. auf der offenen Ladefläche kauerte, ein Maschinengewehr im Anschlag und von Beutestücken umgeben. Obwohl er 2 Kühlschränke als Deckung benutzte, hatte ich ihn gut im Visier. Noch zögerte ich mit dem Schuss, um die Aufmerksamkeit nicht auf mich zu lenken. Der Laster stoppte an der Straße, wartete eine Weile und bog dann in die Auffahrt ein. Das Fenster war vermutlich kugelsicher, aber ich zielte genau auf das Gesicht des Fahrers und drückte ab. Er zuckte zusammen, als das Geschoss kreischend von der Scheibe abprallte und einen dunklen Stern auf dem Kunststoff hinterließ. Im gleichen Moment eröffnete der Mann auf der Ladefläche das Feuer. Ein Strom von Kugeln zischte über meinen Kopf hinweg und schlug dumpf in die Sandsäcke des Turms ein. Mich sah der Schütze nicht. Der Laster war keine 10 Meter entfernt, als das Maschinengewehr plötzlich verstummte. Offenbar lud der Typ im Schutz des Kühlschranks nach. Ich zielte sorgfältig, und als er wieder auftauchte, um zu feuern, schoss ich ihm so von unten in die Kehle, dass die Kugel durch die Schädeldecke wieder austrat. Der Fahrer schwenkte den Lastwagen in einem weiten Bogen herum und hielt so an, dass sich die Kabinentür auf gleicher Höhe mit der Haustür befand. Das schützte sie vor dem Turm und auch vor mir, obwohl ich bezweifelte, dass sie meine Position bereits entdeckt hatten. Eine T-16 erzeugt keinen Mündungsblitz und macht wenig Lärm. Ich zog die Schuhe aus und stieg vorsichtig auf das Kabinendach, in der Hoffnung, der Fahrer würde seine Tür zuerst öffnen. In diesem Fall konnte ich ihn mit einem Treffer außer Gefecht setzen und dann die Kabine mit Kugeln durchsieben. Falsch gedacht. Die andere Tür, abgeschirmt vom Überhang des Hausdachs, ging zuerst auf. Ich wartete auf den Fahrer und betete, dass Mary Gay in Deckung gegangen war. Zum Glück machte ich mir unnötige Sorgen. Ein ohrenbetäubender Knall, dann noch einer und noch einer. Der schwere Lastwagen schwankte unter dem Aufprall tausender kleiner Fléchettes. Ein kurzer Aufschrei, der mit dem 2. Schuss verstummte. Ich sprang vom Laster und rannte zur Hintertür. Mary Gay hatte den Kopf ihrer Mutter auf den Schoß gebettet. Jemand schluchzte unterdrückt. Ich ging zu ihnen und nahm Mary Gay in die Arme. Ihre Augen waren trocken. »Gut gemacht, Liebes.« Sie sagte nichts. Von der Tür kam ein tropfendes Geräusch. In der Luft hing beißender Rauch und der Gestank von verbranntem Fleisch. Wir rückten eng zusammen und rührten uns bis zum Morgengrauen nicht von der Stelle. Ich hatte geglaubt, dass April schliefe, aber als es heller wurde, sah ich, dass ihre Augen weit offen standen und von einem trüben Film überzogen waren. Ihr Atem ging flach und stoßweise. Ihre Haut war grau wie altes Pergament und mit getrocknetem Blut verkrustet. Sie gab keine Antwort, als wir sie anredeten. Ein Fahrzeug kam die Straße herauf. Ich nahm das Gewehr in die Hand und trat ins Freie. Es war ein Müllwagen mit einer weißen Flagge. Auf der Ladefläche stand ein Mann mit einem Megafon und rief immer wieder, »Verwundetentransport! Verwundetentransport!« Ich winkte und der Wagen bog zu uns ein. Sie legten April auf eine provisorische Trage und sagten uns, in welches Krankenhaus sie fuhren. Wir wollten mit, aber es war einfach kein Platz für uns. Die Ladefläche reichte kaum für die Schwerverletzten. Mary Gay wollte nicht zurück ins Haus, weil es inzwischen so hell war, dass sie dem Anblick der Toten nicht entrinnen konnte. Ich ging hinein, um ein paar Zigaretten zu holen, und zwang mich, sie anzusehen. Es war scheußlich, aber irgendwie berührte es mich kaum. Und das störte mich wirklich, dass ich vor einem Berg zerfetzter menschlicher Körper stand und nur die Fliegen, die Ameisen und den Gestank wahrnahm. Der Tod im All war längst nicht so schmutzig. Wir begruben ihren Vater hinter dem Haus, und als der Lastwagen April zurückbrachte, ein schmales, in Leinen gewickeltes Bündel, begruben wir sie neben ihm. Bald darauf erschien ein Räumkommando der Kommune, und Männer in Gasmasken kümmerten sich um die toten Jumper. Wir saßen in der sengenden Sonne, und endlich konnte Mary Gay weinen.